B. Hören Sie zu und sprechen Sie nach. Entschuldigung, wie heißt das auf Deutsch? Entschuldigung, wie heißt das auf Deutsch? Radiergummi. Radiergummi. Können Sie das bitte wiederholen? Können Sie das bitte wiederholen? Das ist ein Radiergummi. Das ist ein Radiergummi. Können Sie das bitte anschreiben? Können Sie das bitte anschreiben? Und wie heißt Cellphone auf Deutsch? Und wie heißt Cellphone auf Deutsch? Handy, das Handy. Handy, das Handy. Können Sie das bitte buchstabieren? Können Sie das bitte buchstabieren?